Mord im Wüstenexpress. Eine Kriminalgroteske von Kai Magnus Dick. Du bringst uns doch alle um! Dann würde ich doch eine Waffe nehmen. Was Handliches. Revolver, Axt, Armbrust oder Rattengift ins Püree. Und da verdirbt man sich doch nur den Magen. Und nachher ist man womöglich tot. Das ist doch sein Ziel. Ach, da wäre ich aber tödlich beleidigt. Ich dachte mir, mit dem Auto geht's schneller. Nee, du ziehst es nur in die Länge. Jetzt löst endlich die Handbremse, Straten. Verdammt nochmal! Die Handbremse ist nicht mein Problem. Auch wieder wahr. Du bist das Problem. Ich komme nicht in den vierten Gang. Für das Publikum, wie Sie hören, sind wir wieder mitten in Tod unter Gurken. Die drei Helden in allerhöchster Gefahr, die Lage aussichtslos. Na, dann viel Vergnügen. Was heißt hier vierter Gang? Du solltest längst im sechsten sein. Ich brettere doch nicht mit 120 durch eine Spielstraße. Ja, wenn nicht hier, wo sonst? Du bist der schrecklichste Autofahrer, den ich je erlebt habe, Strahl. Und wenn er so weitermacht, auch der Letzte. Warum regt ihr euch denn so auf? Ich bin nicht das Problem. Das Problem sind die Idioten im Auto hinter uns. Stimmt. Autofahren können die auch nicht. Also wir machen eher deren Maschinenpistolen Sorgen. Also jetzt hätt's mich fast erwischt. Uns auch. Um mich wäre es aber deutlich schader gewesen. Friedrichsberg? Aus deiner Perspektive das vielleicht. Das ist grammatikalisch nicht korrekt. Wie? Viel nicht korrekter ist die Einbahnstraße, in die du gerade falsch rum eingebogen bist. Wenn uns jetzt einmal entgegenkommt. Ach, dann weiche ich auf den Bürgersteig aus. Untersteh dich. Sind die Piraten noch hinter uns? Piraten? Wieso Piraten? Wie würdest du sonst jemand mit Holzbein und Hakenhand nennen? Darf man damit überhaupt ans Steuer? Bei einer Schaluppe vielleicht? Ja, der steuert aber einen Straßenkreuzer. Ja, und eine Augenklappe hat er auch noch. Ja, auch noch sehbehindert. Sehbehindert eben. Du meinst, der sieht uns nicht? Na, jedenfalls nicht richtig, wegen der Augenklappe. Sonst wäre jetzt einer von uns tot. Ja, der könnte ja mein Auge zudrücken. Bloß nicht, dann sieht er ja noch weniger. Trotzdem sollte der nicht so Auto fahren, das ist doch gefährlich. Richtig gefährlich wird's auf jeden Fall für uns, wenn du jetzt nicht Gas gibst. Tödlich gefährlich. Was war das? Er hat uns gerammt. Drück jetzt verdammt nochmal auf die Tube. Noch schneller, dann heben wir ab. Ja, ist keine schlechte Idee. Aber sag mal, da hockt doch nicht nur ein Pirat in dem Auto. Naja, die sind meistens zu mehreren. Dann heißen sie Piraten. Das ist grammatisch vollkommen korrekt. Also, haltet mich gerne für verrückt. Aber wenn ihr mich fragt, dann sitzt eine Mumie neben dem. Eine Mumie? Eine Mumie. Dahl, hast du heute Morgen eigentlich was gefrühstückt? Ja, aber nicht viel. Es tut dir nicht gut, auf nüchternen Magen Fernreisen anzutreten. So, ganz mein Reden. Ihr habt mich ja auch praktisch vom Frühstückstisch weggerissen. Mumien und Piraten klingt ein bisschen sehr nach schlechtem Horrorfilm aus den 90ern. Nee, dann wäre noch ein Außerirdischer dabei. Können wir uns jetzt vielleicht lieber wieder auf unsere wilde Verfolgungsjagd konzentrieren? Wieso wir? Du fährst doch. Ja, und das ist der Fehler. Auch wieder wahr. Schon wieder. Wieso hast du ausgerechnet jetzt deinen Revolver nicht dabei, Friedrichsberg? Wieso? Das konnte doch keiner ahnen. Wir wollten doch nur schnell zum Bahnhof. Ja, um in einen entspannten Urlaub zu fahren. Da hat wohl irgendjemand was dagegen. Ja, was wollen die überhaupt? Was die wollen? Uns umbringen. Aber warum? Ja, da solltest du die fragen. Vielleicht hat Straten sie ja provoziert. Ich? Womit denn? Mit deiner defensiven Fahrweise. Stimmt. So lahm wie du immer fährst, könnten wir besser schieben. Links! Nein, rechts! Oder geradeaus! Wir müssen jetzt erstmal hier lebend rauskommen. Es kann euch aber auch gar nicht schnell genug gehen. Womit, mit dem Sterben? Ich will nicht sterben. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Doch, also ich hätte gern ein zweites Frühstück. Was mit Rührei und Buttertoast? Ja. Vorsicht, Deckung! Aber dann sehe ich doch nicht, wohin ich fahre. Rot, tust du das auch nicht. Stimmt auch wieder. Warum muss ich eigentlich immer hinten sitzen? Was ist das für eine Schallplatte hier? Das ist jetzt nicht der richtige Augenblick für eine Diskussion. Ach, und wann... Bitte schön, ist der richtige Augenblick? Nie. Eben. Also halt den Mund. Ja, aber warum muss ich immer hinten sitzen? Weil du vorne einfach störst. Stimmt, habe ich vergessen. Und was für eine Schallplatte meinst du? Vinyl. Das hatten wir früher als Küchenboden. Vinyl zum Auflegen, nicht zum Auslegen. Ach so. Was ist es denn jetzt? Die Platte heißt... Schatz, ich grüß dich aus der Ferne. Die ist nicht von mir. Ist doch dein Wagen. Aber nicht meine Platte. Ja, und wie ist die Platte dann in dein Auto gekommen? Vorsicht, ne Radfahrer! Wo? Zu spät. Da, links, schnell! Ja! Nein, das war rechts! Aber ist doch egal! Ist es nicht! Aber unsere Verfolger sind weg. Was? Weg? Nee. Ja, guck doch. Also, hinter uns ist niemand mehr. Dafür kommen sie jetzt von vorn. Rechts! Na, was? Nein, das war links. Bist schon wieder falsch. Das ist eine Sackgasse. Oh, verflucht! Gemacht, Bruder. In jeder Sackgasse findet der Hoffende einen Weg. Boah, wo hast du das denn her? Naja, ich bin Theologe, unter anderem schon vergessen. Nee, verbringen. Da ist eine Wand! Ja, hier ist eben eine Sackgasse. Bremse! Ich versuche es ja, aber die greifen irgendwie nicht. Das ist unser Ende! Meine Damen und Herren, Sie hörten Tod unter Gurken. Mord im Wüstenexpress. Eine Kriminalgroteske... Stopp mal für einen Moment. Das ist noch die alte Fassung. Wie meinst du das? Na, die wollten die Figuren erst sterben lassen und die Reihe beerdigen. Erst? Und jetzt? Hey, was war das denn für ein Knall? Das ist der Ausdruck der neuen Fassung. 250 Seiten. Es geht also weiter. So wie es aussieht. Und wie kann das? Puh, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die Autoren ihre Seele verkauft oder einen dubiosen Deal mit Katar oder wir produzieren für diese ominöse ARD-Audiothek. Noch nie gehört. Was ist das? Keine Ahnung, ich bin schon die CD nicht mehr mitgegangen. Dann ist die Platte im Auto von dir gewesen? Ja, die brauche ich auch später noch. Na prima, die ist gerade mit dem Auto explodiert. Kein Problem, ich habe noch ein Exemplar. Da bin ich ja beruhigt. Warte kurz, ich bringe dir den neuen Text rein. Und der Mann an den Reglern fährt dann das Band ein paar Sekunden zurück und dann setzt du auf Seite 8 mit Take 165 wieder ein. Aber ich müsste den Text hier doch erstmal vorbereiten. Tust du doch sonst auch nicht. Stimmt auch wieder. Und bitte. Mach, Bruder! Auch in der Sackgasse findet der Hoffende einen Weg. Boah, wo hast du den denn her? Bin Theologe unter anderem schon vergessen? Nee, verdrängt. Da ist eine Toreinfahrt. Dann bieg da rein. Wir sind gerettet. Da ist eine Durchfahrt. Da drüben kann ich die Parallelstraße sehen. Der alte Mönch hatte recht. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Also so hatte ich das nicht gesagt. Alles eine Frage der Exegese. Was ist mit unseren Verfolgern? Unsere Verfolger haben die kleine Ausfahrt hier wohl verpasst. Dafür haben sie die Wand voll erwischt. Ob wir wohl mal nach denen gucken sollten? Vielleicht ist denen ja was passiert. Selber schuld. Was drängeln die auch so? Außerdem müssen wir unseren Zug kriegen. Stimmt auch wieder. Das Abenteuer fängt ja gerade erst an. Da sagt er was, der Albrecht Friedrichsberg. Und so komme ich auch endlich ins Spiel. Wenn auch mit mir völlig unbekanntem Text. Denn, also, dank der im Wege stehenden Wand wurden unsere drei, also Albrecht Friedrichsberg, Jupp Straten und Willi Dahl, ihre seltsamen Verfolger überraschend wieder los und nur wenige Straßen weiter war auch schon der unscheinbare Bahnhof, Wanne-Eickel eben, auf dessen Gleisen sie sich in ein neues, haarsträubendes Abenteuer stürzen sollten. Du müsstest jetzt schleunigst irgendwo das Auto parken, sonst ist der Zug gleich weg. Ich darf hier aber nirgendwo stehen bleiben. Du bist doch gerade noch gefahren wie der letzte Henker. Das war gerade, jetzt ist jetzt. Ich riskiere doch kein Knöllchen. Ach was. Am besten lasse ich euch hier raus. Dann könnt ihr mit den Koffern vor und ich suche in Ruhe einen Parkplatz. Bis du für dich passenden Parkplatz gefunden hast, vergehen immer Stunden. Na, deswegen fange ich auch jetzt damit an. Ja, dann viel Vergnügen. Ich komme danach. Und pass auf, dass dir keine Einäugigen und Holzbeine über den Weg humpeln. Die könnten dich Kiel holen. Kiel was? Holen. Umbringen. Ah, vielen Dank. Als ob Parkplatz suchen alleine nicht schon Abenteuer genug wäre. Herausforderung auf jeden Fall. Ja. Und was ist jetzt mit unseren Koffern? Die sind im Kofferraum, wo sonst? Kannst du die nicht gleich... Nein, das könnt ihr mal schön selber machen. Alles muss man... Dann kannst du meinen auch gleich... Nee. Doch. Los jetzt. Wenn du so freundlich bittest, okay. Und beeil dich. Der ist aber schwer. Okay, bis gleich. Weiter geht's mit Folge 2.